Winke, winke, ich bin's, der Pupsi. Winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke, ich bin's, der Pupsi. Ich bin's der Pupsi. Ich bin's der Pupsi. Ich bin's der Pupsi. Ich bin's der Pupsi. Ich bin's. Winke, winke, winke, winke, Ich bin. Hex, hex.